Den Meldungen aus Südkorea zufolge fanden aus Anlass des 1000. Tages des Unglücks des Schiffes Sewol am 9. Januar in ganz Südkorea Gedenkveranstaltungen statt. In Ansan, Bezirk Gyeonggi, gab es unter der gemeinsamen Veranstaltung des Familienrates 16. April, der Solidarität 16. April und der Solidarität der Bürger 16. April in Ansan eine Gedenkdarbietung und hielten die Einwohner im Hafen Pengmok auf der Insel Jin, Bezirk Südzolla, wo man das Wassergebiet des Unglücks sehen kann, eine Gedenkveranstaltung ab. Auch in Daesun, Busan und Fengsong im südkoreanischen Bezirk Gangwon fanden Gedenkmeeting, Veranstaltungen zur politischen Lage und Gedenktreffen statt.